Für manche sind wir voll die Seuche, für manche nur besoffen Sträuche, andere wollen uns das Leben schimpfen, sowas darf nicht geben. Manche Bullen, manche Ochsen wollen uns in die Schnauze boxen, solche schönen Sympathien muss man sich erst einmal verdienen. Wir wollen uns nicht ändern, wenn wir